Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, wie schon versprochen, heute kommt der zweite Teil, also die zweite Woche hier in der Reha. Auch wieder im Freien draußen, weil das Wetter so traumhaft ist. Wieder purer Sonnenschein. Und deswegen nutze ich die Gelegenheit und habe mich wieder raus auf die Liege gesetzt. Ja, und erzähle euch jetzt einfach mal, wie die zweite Woche lief. Also vom Programm her hat man fast immer das Gleiche. Was jetzt neu war, war Qigong. Das hatte ich dann reinbekommen. Das fand ich auch total spannend. Haben wir so eine halbe Stunde und habe ich vorher noch nie gehabt, aber fand ich schon echt angenehm. Kann ich mir auch vorstellen, öfters zu machen. Werde ich auch öfters machen. Ja, danach immer, wir haben ja immer zweimal in der Woche unsere Post-Covid-Gruppe. Da war dann wieder ein netter Austausch. Wurde eben auch wieder vieles besprochen, was einen so beschäftigt. Symptomatik, Problematik, die man so hat. Ja, danach dann wieder Konzentrationstraining. Das hat man auch so zweimal in der Woche am Computer. Da macht man einmal einen Durchlauf mit den Aufgaben. Und wenn man damit fertig ist, macht man sie nochmal, um zu gucken, ob man sich verbessert hat, kognitiv dann in den Aufgaben. Ja, aber da bin ich noch nicht so fein drin. Es wirft mich immer raus, da kriege ich voll die Kopfschmerzen und geht mir dann auch nicht gut danach. Weil auch das am Computer, ja, ist halt anstrengend. Ja, und nach dem Konzentrationstraining hatte ich dann eine Testdiagnose für die Herzangst. Da habe ich dann viele Fragen beantwortet. Dann ging es Mittagessen. Da saßen wir wieder mit unserer Truppe am Tisch. Ja, ist immer ganz nett. Dann guckt man, was der andere so hatte, wie es ihm geht. Oder redet über dies und jenes. Ja, und nach Mittagessen ging es dann schon weiter. Da hatte ich dann Tanztherapie. Zum ersten Mal, da hatte ich gewählt, konntest du wählen bei der Ergo zwischen Basteln und Tanzen. Ja, und ich habe mich dann für Tanztherapie entschieden. Weil ich dachte, Basteln tue ich ja so schon. Und Tanzen tue ich gerne. Kannst ja mal gucken. Ja, aber das ist eine Sache, ja, da muss man gucken. Dem muss einem wirklich, also es ist schwer, sich da fallen zu lassen, alles andere auszublenden, weil du bewegst dich ja dann nach einer Schrittvorgabe im Raum und jeder macht was anderes. Also da muss man schon echt gucken, dass man das kann. Sich dann so fallen lassen, ne? Die anderen ausblenden. Und sich keine Gedanken darüber macht, was die anderen jetzt über einen denken, wie man da tanzt oder so. Ja, und dann im Anschluss war noch Salzgrotte und dann auch wieder Sandbad für die Hände. War jetzt auch nicht ganz so mit dem Sandbad, weil die Wärme, das stieg dann gleich wieder in den Körper über und dann wurde mir heiß und komisch. Und ja, ansonsten ist es ja schön, weil das ja, wie gesagt, für die Hände gut ist, bei den Schmerzen, Arthrose, Rheuma, alles halt so. Ja, den Abend dann auch wieder ganz entspannt ausklingen lassen. Auch wieder früh ins Bett, weil man ist dann so K.O. von dem ganzen Tag. Dass man da dann echt schon früh im Bett liegt. Ja, freitags wie immer Gewichtskontrolle. Danach hatte ich Shelong, das ist eine Blutdruckkontrolle. Das kennen bestimmt einige. Mal nehmen sie einmal, messen sie den Blutdruck im Liegen alle paar Minuten. Ich weiß nicht, da gibt es nach 2 Minuten, 1 Minute, ich weiß gar nicht. Irgendwie so eine Spanne. Und danach stellst du dich hin und da wird dann nochmal das Gleiche gemacht. Ja, aber da war das Problem, dass es mir eben nach dem Frühstück nicht so gut ging. Ich bin irgendwie einfach nur die Treppen aufgestiegen, wollte zu meinem Zimmer. Und dann hat es mich so umgeworfen mit Herzklopfen, Erschöpfung, Unwohlsein, dass eigentlich der Tag gelaufen war schon wieder. Also war jetzt, ja, habe dann auch die 2 Sachen, die danach kamen, habe ich ausfallen lassen, um mir die Ruhe zu gönnen und den Körper wieder ein bisschen zu entspannen. Dass ich dann den Rest des Tages noch körperlich schaffe. Und es war auch ganz gut, dass ich das gemacht habe. Um 11 musste ich dann zum Event-Recorder. Da habe ich dann so wie beim EKG so eine Teile auf dem Körper bekommen und dann so ein Gerät, wo da mit einem Knopf dran, wo du drücken musst, wenn du dann ein Herzstolpern hast, Unregelmäßigkeit beim Herz oder wenn du irgendwas spürst oder so, dann sollte ich immer drücken. Und dann wurde das aufgezeichnet wie beim EKG. Ja, das hatte ich übers ganze Wochenende dran. Danach gleich eine Blutgasanalyse. Da wurde Blut aus dem Ohrläppchen entnommen, um zu gucken, wie der Sauerstoffgehalt ist. Ja, das war auch eine interessante Erfahrung, kannte ich so ja auch nicht. Da gab es so eine Salbe, die wurde aufs Ohr gemacht, dann wurde also aufs Ohrläppchen und dann wurde dein Ohrläppchen heiß. Und dann hat sie gepikst und dann Blut rausgeholt und in so ein Röhrchen rein und dann auf irgendein Testteil rauf noch. Ja, dann war wieder Stationsgruppe danach, dann Mittagessen. Ja, und dann hatte ich nochmal Konzentrationsgruppe, das heißt der zweimal in der Woche. Ja, und dann war auch schon Feierabend für den Freitag. Der war dann also schnell rum. Ja, am Samstag ging es dann für mich nach Hause, hat mich dann eine Frau früh abgeholt, gleich, und sind wir nach Hause. Ja, war schön, wieder meinen Hund wieder zu sehen, meine Kids und auch so die gewohnte Umgebung. War schon schön. Sonntag früh ging es dann zum Brunch bei meinem Bruder, zum Geburtstagsbrunch. Ja, und danach wurde ich auch schon wieder hierher gefahren, was auch ganz gut war, weil dann hatte man dann hier nochmal ein bisschen Entspannung. Konnte nochmal ein bisschen runterkommen, konnte sich die Pläne schon angucken für die nächste Woche, was einen erwartet, sich da mental drauf vorbereiten. Und dann haben wir uns auch abends wieder alle zum Abendbrot getroffen. Irgendwie sind wir ja immer so alle unterwegs. Ne, jeder ist ja so. Also wir machen mal was zusammen, jeder macht aber auch mal was für sich. Und haben uns ausgetauscht, wie die Tage so waren. Und was so anlag. Ja, war total cool, war schön. Dann saßen wir auch so noch ein bisschen draußen im Wintergarten und haben gequatscht. Ja, und Montag ging es dann gleich wieder los mit Frühstück. Danach wieder die Post-Covid-Gruppe. Dann Atemtherapie. Auch, ich glaube, die hatte ich auch zum ersten Mal. Die Atemtherapie ist auch so eine Sache. Dadurch, dass ich ja meinen Herzschlag nicht so vertrage oder nicht so hören kann, dieses ganze Klopf-Klopf, war es natürlich schwer für mich, sich da auch fallen zu lassen und auf den Atem zu konzentrieren. Aber ich habe eben das mitgemacht, was ich kann. Was für mich auch erträglich war, körperlich. Ja, und habe mir da eben das Ziel gesetzt, wenn ich bis zum Ende die Atemtherapie dann schaffe, vielleicht geht es dann auch, dass ich das mit dem Herz, dass der Herzschlag, dass das alles nicht mehr so ein Problem für mich ist, wenn ich den so höre oder alles. Ja, da hoffe ich. Also, aber es war auch angenehm, weil die Atmung war dann auch freier, tiefer. War schön. Dann wieder Stationsgruppe. Dann war Mittagessen und nach Mittagessen ging es dann gleich wieder mit der Covid-Bewegungstherapie weiter, was nicht ganz so der Burner bei mir war, weil das gleich auf den Magen umgeschlagen hat. Da hatte ich dann ganz schön mit Magenkrämpfe und so zu tun. Dann wieder 30 Minuten Ergometer. Ja, nach dem Ergometer ging es dann nochmal in die Salzgrotte zum Inhalieren. Ja, und dann abends zum Abschluss haben wir dann nochmal, je nach Empfinden, sind wir hier zwei Runden ums Gebäude gelaufen. Das war auch total schön. Auch für den Körper ist das ja gut. Also wenn es körperlich machbar ist, gibt auch Tage, da geht es eben nicht. Und habe eben auch noch viele gute und schlechte Tage. Ja, aber wenn es gut ist, nutze ich das und gehe dann die Runden ums Haus, aber auch mit dem Gewissen, dass ich dann auch wirklich aufhören muss, wenn es eben nicht geht, weil sonst bin ich ja am nächsten Tag dann körperlich nicht mehr anwesend. Und das will ich ja auch nicht. Von daher, wir sind ja auch hier, um die Grenzen zu lernen, wie weit können wir mit unserem Körper gehen, um ihn, dass er körperlich nicht gleich wieder in den krassen Erschöpfungsmodus fällt. Und ja, das müssen wir lernen, Grenzen zu setzen, ne? Wie weit können wir gehen, wie weit nicht. Ist aber nicht so einfach. Vor allem, wenn der Kopf wie bei mir machen möchte, aber der Körper nicht kann. Das ist dann schon schwer. Da muss ich dann echt schon lernen, auf mich zu hören, in mich reinzuhören und zu gucken, okay, schafft der Körper das jetzt oder nicht? Ja, Dienstag dann Einzelgespräch wieder, nochmal Covid-Bewegungstherapie, aber diesmal gleich nach dem Einzelgespräch. War auch im Sitzen, also da sind auch mal andere Bewegungstechniken mit bei, das ist auch total angenehm, also ist auch schön. Danach hatte ich wieder Sandbad, dann dürfte ich wieder aufs Ergometer, also ihr merkt schon, das ist immer so, alle, du hast fast jede Woche zweimal, außer Ergometer hast du dreimal in der Woche. Den Rest hast du manchmal nur so zweimal in der Woche und dann auch fast immer die gleichen Therapien durchgehend. Dann hatte ich nach Mittagessen einen Termin bei der Sozialarbeiterin. Das war auch ganz nett und interessant. Ja, dann wieder Tanztherapie. Diesmal haben sie mich bin ich in eine andere Gruppe gekommen. Da war dann kein vorgegebenes Tanzen und Nachmachen, jeder so wie er möchte, sondern da ging es dann schon mit Tanzschritte. War für mich ein bisschen schwieriger, weil ich es ja körperlich noch nicht so hinkriege. Und habe dann eben auch nur das gemacht, was ich geschafft habe. Aber war dann auch schnell außer Atem und brauchte dann meine Pause. Aber das lag mir schon mehr wie die andere Tanzstunde. Ja, war schon. Ja. Und danach gab es noch ein Grundlageseminar für Angstbewältigung. Was jetzt auch ganz interessant war, gerade mit der Herzangst oder so. Es ist ja doch ganz interessant, ja. Aber auch der Tag war dann auch wieder begleitet mit Schmerzen. Dann abends Erschöpfung. Also ich bin dann auch irgendwann ins Bett gefallen. Konnte zwar nicht gleich einschlafen, was nochmal blöd ist, wenn du erschöpft und müde bist und dann nicht gleich schlafen kannst, weil der Kopf noch so viel rattert oder verarbeitet. Oder man einfach grübelt. Ja. Ah ja, und Mittwoch Konzentrationsgruppe wieder. Da habe ich dann auch nur das gemacht, was geht. Da war so eine Sache, da musstest du den Ball durch so ein Labyrinth führen. Das heißt, du hattest einmal den Ball auf der einen Seite und dann am anderen Seite irgendwo hattest du einen Ausgang. Und da waren so viele Striche und das war so krass. Also ich habe ein paar Aufgaben diesmal geschafft. Aber die letzte Aufgabe mit diesem Ball aus diesem Labyrinth führen, oh, die war so krass, die hat mich kopfmäßig so umgehauen, dass es mir danach so scheiße ging, dass der Körper durch dieses ganze Nachdenken und der Stress, wie kommt der da jetzt raus, der Ball und diese Striche auf dem Computer und dann, ja, das hat mich, also da war ich dann echt fix und fertig danach. Also das hat mich wirklich wieder, da brauchte ich dann noch so meine Zeit, um da wieder fit zu werden, dann war ja danach, war ich dann auch noch zu Möglichkeiten der Nachsorge, was auch interessant ist und total spannend war, wie es geht danach weiter. Reha-Sport oder Syrena ist eine ambulante Therapiegruppe für ein Jahr lang, die dich dann begleiten. Oder dieses D-Rena, das läuft über eine App. Und da kannst du dann deinen ganzen Alltag planen, dass du die Aufgaben nicht vergisst. Einmal im Monat telefonierst du dann mit jemandem hier aus der Klinik und besprichst dann, wie das so gelaufen ist, was du geschafft hast, was noch nicht so war. Ja, 11.30 Uhr ging es dann auch schon weiter zu Qigong. Diesmal für eine Stunde. Aber das war diesmal so viel mit Atemübung, in sich gehen. Und, oh Gott, sie hat es gesagt, ich habe es vergessen, aber das hat mich so geil wieder runtergeholt, dass ich danach wirklich wieder ein bisschen Kraft tanken konnte. Und dass mir die Kopfschmerzen und so, es war dann schon alles ein bisschen besser. War jetzt nicht der Burner, aber es hat echt geholfen. Das ist Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen, was so bestimmte Sachen auslösen. Und bei Qigong, wie gesagt, ich kannte das ja vorher noch nicht. Aber war schon eine geile Erfahrung, fand ich schon toll. Dann Mittagessen. Ja, nach dem Mittagessen mein erstes Mal walken. Eigentlich auch total geil, weil ich laufe ja, möchte ja eigentlich gerne laufen und bin ja auch in Bewegung und versuche es ja auch zu Hause mit dem Hund an die Runde zu laufen. Wenn der Magen nicht wieder Scheibe gespielt hätte. Aber ich habe da trotzdem versucht, hier meine Runden in einem gewissen Tempo zu laufen. Also angepasst an meine körperliche Situation. Hatte dann noch zwei aus meiner Gruppe mit bei. Und dann sind wir so zusammengelaufen. Ja, auch das war schön. Wie gesagt, wenn der Magen die Scheibe gespielt hätte und ich danach gleich wieder auf dem Zimmer verbracht hätte, dadurch konnte ich meine Tanztherapie nicht wahrnehmen. Ja, Ist halt blöd, wenn einem das Essen nicht ganz so bekommt. Aber ich hoffe, der Magen gewöhnt sich irgendwann an das Essen. Und dann wird es hoffentlich auch besser. Ja, dann wieder Salzgrotte. Und danach bin ich mit meinen Mädels zum Grundlageseminar für Depressionen gegangen. Was ja nicht schaden kann, weil Post-Covid wird ja auch oft in Verbindung mit Depressionen gebracht. Das ist ja irgendwo alles, jeder hängt dir ja sofort Depressionen an, wenn du niedergeschlagen bist. Und alles. Und ja, sind wir einfach als gemeinsame Gruppe hingegangen und haben uns dann das angehört, den Vortrag über Depressionen, der auch sehr interessant war und spannend. Und es gibt ja auch verschiedene Depressionsarten, die man ja so nicht kennt. Weil man setzt sich ja auch nicht so sehr mit Depressionen auseinander. Von daher muss man mal alles gehört haben, ne? Dass man das mal so mitmacht. Ja, und am Abend haben wir dann nochmal einen kleinen Abendspaziergang gemacht. Da sind wir dann zu viert. Hier in der Nähe ist ein kleiner Zoo. Und eine Pferdekoppel. Und da sind wir mal eine kleine Runde gelaufen, haben uns das angeguckt, wo das ist. Und dann wieder zurück, aber es hat dann auch gereicht. Also es war dann wirklich für den Tag auch dann auch schon ausreichend. Ja, körperlich kann ich jetzt auch noch nichts sagen nach 2 Wochen, weil es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Ich habe immer noch das Problem, dass die Erschöpfung eben von 0 auf 100 kommt und mich dann aus dem Nichts rausreißt und einfach umhaut. Ja, und so richtig fällt es mir dann immer noch schwer in der Situation dann damit umzugehen oder so. Ja, aber man nimmt trotzdem mit, was man hier kriegen kann. Weil wie gesagt, die Chance hat man eben nicht so oft. Und ich weiß, wenn man dann nach Hause kommt, dann kommt der Alltag wieder, das Arbeitsleben beginnt vielleicht wieder. Dann kannst du so die Sachen, die du hier jetzt alle machst, auch nicht so umsetzen. Und ja, deswegen, also hier mitnehmen, was man kann, versuchen, was möglich ist. Und wie gesagt, ich habe immer noch im Hinterkopf, alle die jetzt auch diese Woche wieder abgereist sind, gehen mit einem guten Gefühl, sie haben eine Besserung gespürt. Klar wird man nicht gesund entlassen. Also du gehst hier nicht mit Post-Covid rein und kommst ohne Post-Covid wieder raus, das ist absolut unmöglich. Weil, wie gesagt, die körperliche Situation und das Kognitive, das kannst du nicht in 5 Wochen aufarbeiten und wieder fit machen. Das ist eigentlich nicht möglich, weil auch jeder Körper ja hier anders arbeitet. Und wie gesagt, es gibt eben Tage, da fällt der Körper so krass wieder zurück, dass du dann eben Ruhe fahren musst und alles. Ja. Soweit meine 2. Woche hier. Jetzt bin ich schon in der 3. Woche. Die Tage sind gezählt und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Wir Post-Covid-Patienten werden leider nicht verlängert. Nach den 5 Wochen. Und ja, ich hoffe eigentlich, dass einfach nur, dass es eben wirklich körperlich besser geht nach den 5 Wochen. Und dass ich vielleicht ein bisschen fitter bin wie vorher. Mal gucken. Aber erstmal habe ich noch 3 Wochen vor mir, auf die freue ich mich auch. Freue mich auch, dass ich zusammen mit den Mädels hier, dass man sich so gut versteht und was zusammen macht und sich austauscht, auffängt. Es ist schon toll und es hilft einem auch auf dem Weg hier. Weil eben, wie gesagt, jeder Tag ist nicht gleich. Manche sind schwer, manche sind nicht ganz so schwer und haben ja auch alle ihre Problemchen. Und es ist schon toll, dass wir da uns so gefunden haben und uns eben gegenseitig auch unterstützen, Mut machen und auch mal Spaß haben. Ja, das war's von mir. Dann bis nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss.